Sie wollen wirklich schon gehen? Schade. Na, wir treffen uns doch hoffentlich bald wieder. Was? Sie haben keine Zeit? Dann habe ich eine große Bitte. Rufen Sie mich an, morgen früh, denn ich bin verliebt wie noch nie. Und ich denke stets nur an Sie, schönste der Frauen. Flüstern Sie mir leise ins Ohr, heute habe ich nichts anderes vor. Weiß ich, dass mein Herz sich verlor, schönste der Frauen. Wenn ich Sie vor mir lächelnd erst sehe, fühle ich so ganz in Ihrer Nähe, dass ein Augenblick nur genügt, bis Ihr Herz zu mir fliegt. Rufen Sie mich an, morgen früh, denn ich bin verliebt wie noch nie und ich denke stets nur an Sie, schönste der Frauen. Verbunden. Wie noch nie und ich denke stets nur an Sie, schönste der Frauen.